Lektion 8 im Alltag. Wo bleibst du denn? Es ist schon spät. Wie spät ist es denn? Es ist schon 7:30. Das Konzert beginnt 8:00. Tut mir leid, ich bin in 10 Minuten da.